willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 15, 2014. Mit dem schönen Titel, ja, Ohrfeige für Terrorhysteriker. Genau. Und, tja, das ist ein Thema, das ist so in die Mitte gepackt, ja. Die Woche war eigentlich ziemlich aufregend, muss man ganz klar sagen, in allen möglichen Bereichen, ja, Tech, Politik, alles Mögliche, aber man will sich ja hier auf die technischen Sachen konzentrieren, ja, obwohl dann natürlich hier genau das Thema auch wieder in die Politik natürlich reinhaut, ganz klar. Aber ich fange mal wie immer mit etwas ja, Allgemeinerem an, ja. Ich habe die Woche angefangen, ein Buch erneut zu lesen, ja. Das Buch nennt sich Die Software-Rebellen von Glyn Moody. Und da wird eben besonders hervorgehoben, was die Pioniere in der Computerindustrie, und zwar die wirklichen Pioniere in der Computerindustrie, die Grundlagen auch tatsächlich gelegt haben, in, sagen wir mal, in dem Bereich, in dem richtiges, normales Computer, normale Computeranwendungen möglich waren. Ja, nicht unbedingt für die normalen Leute, aber eben für die Leute an beispielsweise Unis. Ja. Da sind zum Beispiel genannt der Richard M. Stallman, Richard Matthew Stallman und auch Linus Torvalds, ja, die mit ihren Open-Source-Konzepten, ja, mit ihren Kernel, mit ihren praktisch neuen Betriebssystemen, ja, das auf einem alten, furchtbar fragmentierten System aufgebaut hat, nämlich Unix, dann, sagen wir mal, die Computerrevolution eingeführt haben. So heißt es immer, und so heißt es auch in dem Buch. Und in dem Buch steht wirklich, das ist alles Hand und Fuß, da konnte ich auch beim ersten Mal noch keine Diskrepanzen entdecken, wo irgendwie die Computergeschichte zugunsten von den heutigen Megakonzernen irgendwie beschönigt wurden, ja. Die Software-Rebellen, der Untertitel Die Erfolgsstory von Linus Torvalds und Linux, also ist durchaus mal wert gelesen zu werden, also auch als Tipp gedacht. Ja. Nur eins ist mir dann heute bewusst geworden, oder nachdem ich es das zweite Mal gelesen habe, ist ja schon eine Zeit lang her. Das Buch ist von, ich glaube, 2001. Da ist schon viel Wasser den Bach runtergeflossen, ja. Muss ich schön sagen. Und deswegen kriegt man auch ein klein wenig neue Perspektive auf das Ganze. Und man muss ganz einfach sagen, dass die wahre Revolution, die wahren Software-Rebellen, dass die wahren Software-Rebellen eben die Nutzer waren. Ja, die Revolution wurde von den Computernutzern gemacht und nicht etwa durch einige wenige in der Computerindustrie. Klar, die haben natürlich die Grundlagen gelegt, nur die wahren Rebellen, ja, das waren dann eben die Nutzer, die unter widrigsten Umständen diese Produkte auch genutzt haben, ja, als beispielsweise die erste Linux-Version rauskam, ja. Da war das alles noch ganz anders, ja. Wenn man da gesagt hat, okay, ich setze jetzt Linux ein, dann war das nicht einfach nur, ich schieb eine Diskette rein oder ich schieb eine CD rein und installiert es mit ein paar Tasten drücken, sondern da musste man einiges machen. Da musste man den Kernel kompilieren, damit es auf der eigenen Maschine lief, jedenfalls zufriedenstellend lief. Da musste man auch erstmal ohne grafische Benutzeroberfläche auskommen, die man dann nachinstalliert hat. Ja, sowas gibt's heute nur noch bei Arch Linux. Man hatte da auch keine so verschnörkelte Oberfläche wie jetzt beispielsweise mit dem KDE. Damals war X11, X11 und XVWM das Maß aller Dinge. XVWM, da kann sich wahrscheinlich kaum noch jemand dran erinnern. Ne? Ja, und die Leute, die haben dann das installiert, das eingesetzt, eben trotz diesen ganzen Widrigkeiten. Und nur deswegen hat sich das System auch so weiterentwickelt, weil es nämlich die Leute eingesetzt haben. Nicht falsch verstehen. Ich meine, damit waren, das waren Leute, die eben durchaus einen Hang der Technik hatten, ja. Die Computerfreaks, die Geeks, die Nerds, die haben das eingesetzt und ernteten nur ein Kopfschütteln bei den normalen Benutzern, die gesagt haben, ja, mach mal Word auf. Ja. Was, Word? Die haben dann ein Emacs aufgemacht, ja. So sieht's aus. Also, da war das schon wirklich ziemlich heftig, ja, als das am Anfang eben begann, da mit diesem System. Aber genau weil es eben diese Leute, diese Benutzer gegeben hat, die das Betriebssystem genutzt haben, deswegen kam es dann letztendlich dazu, dass dann eben über Stationen wie zum Beispiel SUSE, ja, die haben das erstmals auch in den Fokus von normalen Firmen und auch von normalen Benutzern gebracht, ja. Und das alles führte dann eben dazu, dass im Oktober 2004 dann Ubuntu in der Version 4.1.0 veröffentlicht wurde. Und das war dann ein Schritt, ein großer Schritt auf den kommerziellen Markt mit Ubuntu. Und auch da war es wieder so, warum wurde Ubuntu so erfolgreich? Weil die Community besonders stark war und weil die Community mit in den sogenannten Software Repositories eben vorkompilierte, fertige Programme angeboten haben, wo die Benutzer einfach nur noch hingehen konnten und mit einem Klick eine Software installieren. Ja, dann war das auf einmal sogar meistens sogar noch einfacher als unter Windows, wenn diese Software angeboten wurde. Ein Klick, zack, und dann wurde das Teil installiert. Und das war neu, das war super. Und auch hier waren es ja wieder die User, die dann eben Ubuntu zum Erfolg verholfen haben. Klar, dann gab es natürlich auch Querelen. Heutzutage wird bei vielen eben Linux Mint bevorzugt. Das ist ein Derivat, wenn man so will, von Ubuntu. Und Ubuntu ist ja seinerseits wieder ein Derivat von Debian. Ja. Und und dann gab es eben auch da wieder Diskussionen und Ubuntu hat sich da in eine andere Richtung entwickelt, als dann eben die Hardcore-User das gerne hätten. Ne? Und die fanden dann eben jetzt wiederum bei Linux Mint ein System. Aber auch da wird's eben so gemacht, dass die Software-Applikationen einfach zu installieren sind. Ja. Wie gesagt, hätten die User am Anfang nicht dem GNU Plus Linux so hier die Stange gehalten, dann hätte das gar nicht so weit, dann wäre das gar nicht so weit gekommen, dass heute Linux auf Desktops eingesetzt werden kann von normalen Menschen, ja, von Leuten, die einfach nur Software benutzen wollen. Ja. Und es geht, es funktioniert. Ja. Das muss man immer wieder sagen. Also, ich habe vor ein paar Tagen mal wieder KDE drauf installiert, bin soweit sehr, sehr zufrieden damit, alles wunderbar. Und auch da muss ich sagen, auch bei KDE hat sich eben sehr, sehr viel getan, ja, bei der Oberfläche. Und mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Wenn man ein aktuelles System hat, dann kann man das durchaus mal probieren. Läuft alles super, aber es ist eben nun mal so, dass das Gefühl, ein Software-Rebell zu sein, ist zwar mittlerweile bei der Benutzung von Linux etwas weg, aber man sollte nicht vergessen, wo die Wurzeln von Linux liegen. Und man sollte eben nicht nur sich drauf konzentrieren, auf die paar Größen, die durchaus ihren Ruhm verdient haben. Ja, manche haben sogar viel zu wenig Ruhm bekommen, andere viel zu viel. Aber man sollte da auch an die Benutzer denken, die nämlich die wahren Software-Rebellen sind, die das erst hier möglich gemacht haben, dass hier so ein Buch überhaupt gekauft wird von einer ausreichend großen Menge an Menschen. Ja, so sieht's aus. Astronomie ist so ein Thema, wo auch wenige Menschen noch vor einigen Jahren geforscht haben, ja, und auf einmal durch immer bessere Möglichkeiten, auch in der CCD-Technik, hat die Amateurastronomie doch sehr stark an Rückenwind gewonnen, zumindest wenn man, ja, wenn man hier von Mainstream-Bereich sprechen kann, ja. Auf jeden Fall sind die Astronomietage immer recht gut besucht und die Tag der offenen Türen beispielsweise bei bei verschiedenen Instituten. Es gab ja mal das im Jahr der Astronomie ein bundesweiter Astronomietag, ja, wo auch sehr stark propagiert wurde in diesem Jahr der Astronomie. Da war ich auch zum Beispiel in Effelsberg an einem riesengroßen Radioteleskop, eines der größten überhaupt. Und dort, das war schon sehr beeindruckend, ja. Und da konnte man sich auch mal überzeugen davon, wie gewaltig so eine Anlage auch sein kann, ja. Und ja, so ganz still und heimlich war wann war es nochmal? Am 5. genau, war der Astronomietag 2014. Ja, und ihr glaubt nicht, obwohl ich ja Astronomie begeistert bin, ja, wie ich das erfahren habe. Es gab ein Sternen-Event, ja, ein Geocaching-Event mit dem Thema eben Sterne und Astronomie, auf dem oder beim Haus der Astronomie, beim Max-Planck-Institut für Astronomie. Immer wieder gerne die lange Anfahrt, nehme ich immer wieder gerne in Kauf. Das MPIA ist für mich der Inbegriff von Forschung auf diesem Gebiet, und natürlich haben die auch große Namen gemacht. Dort wurde auch zum Beispiel das Planck-Projekt gemacht und so. Also es ist schon faszinierend. Ja. Und ich bin halt immer wieder gern, und dort war eben dieses Geocaching-Event, klar, dass ich dorthin fahren musste. Ja. Und nach, auch wenn jetzt, sage ich mal, das vom Geocaching-Standpunkt aus gesehen, das Event ein, ja, nur ein gutes Event war, ja, was heißt nur ein gutes Event, es war ein gutes Event, ja, man hätte vielleicht, ich habe vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber das wurde aber auch dann, sag ich mal, versüßt durch die Vorführung in dem Planetarium, in dem kleinen Planetarium im Haus der Astronomie, sehr schön gemacht und auch ganz toll moderiert. Und dann natürlich auch die Besichtigung des Elsässer Labors mit dem 70 Zentimeter, glaube ich 70 Zentimeter Teleskop, ja, das dann extra dafür mal bedient wurde. Ja, leider konnte man an dem Tag, wie so oft, ja, nichts sehen. Ich habe da immer das Glück. Und da konnte man aber zumindest mal die Instrumente ansehen und mal sehen, wie sich das bewegt und so weiter. Ich meine, ich war ja schon auch aktiv an einer Sternwarte tätig, von daher war das jetzt für mich nichts mehr Neues, aber es war doch ganz toll zu sehen, dass so viele Menschen sich dafür interessieren und da auch richtig euphorisch waren, ja, bei dem Ganzen. Und von daher war das Event für mich schon ein großer Erfolg, ja, finde ich. Und es hat richtig Laune gemacht. Man hat doch das Gefühl gemerkt, so, wow, ja, da ist das Nonplusultra der Raumforschung, möchte ich mal sagen, vertreten. Nicht nur was eben Astronomie, sondern eben auch Raumfahrt und so weiter betrifft. In dem MPIA wird eben alles, sagen wir mal, groß angelegt. Ja. Ha, mal abgesehen davon, dass sie auch Linux-Systeme benutzen, jawohl. So ist das in der freien Forschung, ne? Free Tools for Free People und Free Minds. So muss es sein. Also ich war begeistert, dass Geocaching Event, ich hoffe, dass nächstes Jahr auch wieder gibt, aber mich hat es wirklich schockiert, dass ich bis zu diesem Tag, bis zu diesem Event gar nicht gewusst habe, dass an diesem Tag Astronomietag 2014 ist, ja. Da müssten da vielleicht einige Institute auch da ein bisschen mehr das propagieren, dass es ein bisschen mehr das Bewusstsein der Leute gelangt. Wenn ich das schon nicht weiß, dass Astronomie begeisterter ist, die Chance, dass es eben ein Normalbürger herausfindet, der eigentlich noch gar nicht so versessen darauf ist, ziemlich gering. Ja. Und da würde ich mir wünschen, dass eben auch für auch diese Veranstaltung für Erwachsene, ja, dass die eben dann auch mal ein bisschen stärker propagiert werden. Man ist nie zu alt, um sich anzufangen für etwas zu interessieren, seinen Horizont zu erweitern, niemals. Ja. Und deswegen, ja, wäre schön, wenn damals sowas gemacht werden würde, wie bei dem Jahr der Astronomie, ja, da war das wirklich sehr gut und sehr häufig und sehr oft propagiert worden, diese Termine, ja, und naja. Also 2015, Astronomietag 2015 werde ich auf jeden Fall probieren, dass ich den rechtzeitig euch mitteile, damit ihr euch das hier genießen könnt, ja. Der Europäische Gerichtshof, um jetzt zu was ganz anderem zu kommen, hat höchstens was mit Freiheit zu tun, weil ich das eben gesagt habe, Freiheit für freie Menschen und für freien Geist, ja. Dem gegenüber steht zum Beispiel sowas wie die Vorratsdatenspeicherung, ja, das zwar nur auf Umwegen, aber dennoch eine Gefahr ist meiner Meinung nach für die Freiheit, für das freiheitliche Denken, denn schon alleine die Bedrohung zu wissen, alles, was ich mache, kann, wird gespeichert und wird zurückverfolgt, ist eigentlich schon nicht mehr tragbar. Das bringt eine Atmosphäre der Angst und dann macht man eben Sachen nicht, ja, auch wenn die jetzt gar nicht, sagen wir mal, jetzt illegal wären, ja, man wird einfach bedrängt dadurch. Das darf nicht sein. Und dieser Meinung entspricht eben auch jetzt der Europäische Gerichtshof, denn der hat die Vorratsdatenspeicherung für illegal erklärt. Es gab ja eine europäische Richtlinie, die besagt hat, dass die Mitgliedsländer eine Vorratsdatenspeicherung einführen müssen. In Deutschland wurde bis jetzt die Vorratsdatenspeicherung, die wurde ja gekippt, ja, und bis jetzt nicht wieder eingeführt, weil eben das Bundesverfassungsgericht die damalige Regelung in Deutschland als verfassungswidrig erklärt hat. Man wollte jetzt eben diese Richtlinie ganz, ganz schnell umsetzen. Ja, und jetzt ist es eben so, dass der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass diese Richtlinie illegal ist und deswegen müssen natürlich die Mitgliedsländer überhaupt nichts umsetzen. Ja, diese Richtlinie ist ungültig. Das gab natürlich hier in Deutschland gleich wieder, vor allem hier wieder von der CDU, erstmal einen Empörungssturm. Also die Vorratsdatenspeicherung soll auf jeden Fall kommen. Ja. Dann hieß es, naja, nicht so lang. Dann hat zum Glück unser Justizminister, vor dem habe ich immer mehr Respekt, ja, der Herr Maas hat da gesagt dann, ja, also da müssen wir jetzt nicht unbedingt aufs Gas treten, ja, sondern das müssen wir jetzt ganz normal und langsam angehen. Ja. Und jetzt sieht's auch so aus, als ob, so hat's nämlich dann auch geheißen, auf einmal dann, ja, Einvernehmen, dass eben hier in dieser Legislaturperiode kein Gesetz mehr zur VDS kommen soll, ja, zur Vorratsdatenspeicherung. So. Ja, was war das? Was hat der Europäische Gerichtshof jetzt genauer gesagt? Und zwar wurde moniert, dass eben durch diese Datensammlung, ja, durch diese Vorratsdatenspeicherung eben sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Personen gezogen werden kann, ja, etwa auf Gewohnheiten des täglichen Lebens, ständige oder vorübergehende Aufenthaltsorte, tägliche oder in Rhythmus erfolgende Ortsveränderungen, ausgeübte Tätigkeit, soziale Beziehungen und das soziale Umfeld. Und genau so ist es. Wer zum Beispiel sein Handy dabei hat, der wird lückenlos überwacht. Die Stationen wissen immer, wo ist das Handy angemeldet, wo befindet sich die Person, ja, wann befindet sich die Person wo, und so weiter und so weiter. Es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass das nur noch, ja, wer hat jetzt mit wem telefoniert oder so. Das ist schon lange vorbei. Es geht hier auch um Bewegungsprofile, um Mails, die verschickt werden, eben um IP-Adressen, wenn man im Internet surft, wo surft man hin, die IP-Adressen werden ja auch gespeichert, auch Teil der Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so weiter. Das gesamte Leben kann im Prinzip ausspioniert werden und wer diese Daten hat, weiß genau, wie tickt dieser Mensch. Und das darf eben nicht sein, weil es eben den Staat nichts anzugehen hat. Ja, und es muss eben auch, dafür ist das Datenschutzgesetz ja da, es muss den Bürger vor dem Staat schützen, ja, damit eben der Staat das auch gar nicht kann. Ja, und du, eine richterliche Anordnung, das steht ja wieder auf dem anderen Blatt. Nur da muss eben nicht generell die Daten gespeichert werden. Wenn ein Verdacht bei einer Person besteht, dann kann der Richter ja festlegen, das geht ja auch jetzt, auch ohne dieses Gesetz, dass diese Person speziell beobachtet werden kann. Und dann darf man das alles auch tun. Ja? Nur vorher, generell, darf das nicht sein. Ja? Und genauso hat es eben jetzt auch der Europäische Gerichtshof gesehen. Und deswegen wird das Ganze jetzt erstmal auf Eis gelegt. Wie gesagt, zuerst, was noch in der Originalmeldung hier drin gestanden hat, zuerst hat's geheißen, das soll trotzdem jetzt unverzüglich kommen, dann hat's geheißen, nein, wir haben jetzt keinen Grund, jetzt so schnell das zu machen, und jetzt heißt's auch, dass eben hier das Ganze in dieser Legislaturperiode nicht mehr gemacht werden soll. Damit ist es erstmal vom Tisch, ja, aber das wird wieder kommen. Definitiv, da bin ich mir 100% sicher. Einige Ministerien der Länder haben bereits schon hier wieder versucht, auf die Terrorhysterie zu tricken, ja, und was weiß ich noch alles, ja, Kinderpornografie und Terrorhysterie, das wird ja immer vorgeschoben, ja, deswegen braucht man das unbedingt. Haben auch die Experten festgestellt, die da beauftragt wurden vom Europäischen Gerichtshof, dass es eben genau nicht so ist, dass es Unsinn ist, dass die Richtlinien hat nämlich so, sieht es der Europäische Gerichtshof kein Bestand, wenn es darum geht, eben schwere Straftaten aufzuklären. Ja, das hat damit keine Bewandtnis. Das spielt keine Rolle. Es wird hier nicht klar, warum und wie das helfen soll, und eben Untersuchungen haben gezeigt, dass es in der Tat nichts bringt, diese Vorratsdatenspeicherung, ja, und deswegen auch vollkommen unsinnig ist, ja, auch ohne dieses Urteil wäre das vollkommen sinnlos gewesen. Aber die Falken, ja, oder ja, Falken ist vielleicht das falsche Wort dafür, die Überwacher, ja, die sehen das natürlich nicht so, und die wollen jetzt hier mit allen möglichen Mitteln probieren, die Vorratsdatenspeicherung möglichst bald umzusetzen. Oder es gibt ja eigentlich nichts mehr umzusetzen, zu machen. Ja. Und deswegen ist das noch lange nicht ganz vom Tisch. Erstmal kann man zwar kurz aufatmen, aber man kann sich gleich schon wieder bereit machen, wieder dagegen zu kämpfen. Denn was da wieder rausposaunt werden, dann werden wieder Terrorphantome aufgetischt, ja, und naja, mal sehen, was da noch alles so passiert, ne? Nun gut, ich gehe mal weiter. Der Ubuntu One File Service, der stellt seinen Dienst im Juni ein, und das hat keinen politischen Hintergrund, offenbar, so heißt es, ja. Ich habe es ja schon mal gesagt. Letzte Woche hatte ich es auch schon mal angesprochen, ja. Jetzt ist es allerdings auch offiziell nochmal im Detail aufgetaucht, ja. Ubuntu hat es jetzt offiziell aufgearbeitet und es ist ganz klar, dass es offenbar, oder es ist eben nicht ganz klar, finde ich, ja. Es ist eben nicht ganz klar. Aber es ist eben offenbar eine Sache von der Rentabilität, dass eben die Konkurrenz zu groß ist und deswegen wird der Dienst eingestellt, Ubuntu One. Ja. Ich mache immer dann noch ein Fragezeichen, ob das vielleicht Canonical nicht deswegen macht, weil es eben die Sicherheit gar nicht mehr garantieren kann für diese Cloud-Daten, die abgelegt sind, denn diese Daten werden auch auf amerikanischen Servern gespeichert und deswegen von der NSA auch illegalerweise meiner Meinung nach abgezogen. Illegal ist es eben nicht in den USA, da sind die Firmen eben sogar verpflichtet, zusammenzuarbeiten mit der NSA und darüber auch Stillschweigen zu bewahren. Ja, was macht denn eben so ein freies Unternehmen? Die dürfen ja gar nicht sagen, dass sie das das abgeschaltet haben wegen der NSA. Die könnten es dann eben so machen, sozusagen, ja. Es hat einfach zu viel Aufwand bei der harten Konkurrenz gekostet und deswegen stellt man jetzt eben diesen Ubuntu One File Service ein. Schade eigentlich, war ein guter File Service, aber eigentlich konsequent. Daten habe ich da schon lange keine mehr, weil es eben auf einem amerikanischen Server ist. Da gibt's nichts. Genauso wie ich auch alle Google Cloud Daten mittlerweile gelöscht habe. Alles, was nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, ist auch weg. Höchstens noch bei ein paar Bildern, ja, da ist es vielleicht noch ein bisschen kritisch, ja, weil ja, ich da noch keine richtig gute Alternative gefunden habe. Ich hoffe, dass Yandex bald mal ein englischsprachiges Angebot anbietet, ja. Aber na gut. So sieht es jedenfalls aus. Und wer also jetzt Daten hat, sollte sich die noch herunterladen und ab 1. Juni, was glaube ich, ist es vorbei mit dem Ubuntu One Dienst und dann muss man sich noch was anderem umschauen. Ja. Facebook und der Messenger. Tja, ich wollte mal wieder so sagen, ja. Könnt ihr die Gefahr schon sehen am Horizont? Was hat's geheißen, als Facebook hat ja WhatsApp gekauft? Und was hat's da geheißen? Ja, ja, WhatsApp bleibt separat, ja, und so. Wird also nicht in Facebook voll integriert werden. Was hat Facebook jetzt gemacht? Facebook spaltet jetzt die Messenger-App komplett ab von der Facebook-App. Man kann jetzt über die Facebook-App nicht mehr kommunizieren. Messenger-mäßig, sondern man muss jetzt tatsächlich den Messenger installieren und so, das ist der Facebook Messenger, ne? Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was man in einem Jahr installieren muss. WhatsApp, genau. Und der Messenger verschwindet, das Ding nennt sich WhatsApp und ist der Facebook Messenger, ganz genau, so ist es. Ja, so wird das sein. Es besteht ja überhaupt kein Zweifel dran, wenn für einen solchen zig Milliarden Dollar Summe, was ich vollkommen blödsinnig fand, das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, für so eine unsichere App so viel hinzublättern, unfassbar. Aber okay, das ist ja Facebook seine Sache. Und es ist vollkommen blödsinnig zu glauben, dass Facebook von dieser App nicht profitieren kann. Ja, wenn die das vollkommen abgetrennt machen würden, dann wäre der Kauf sowas von sinnlos gewesen. Das wird nicht lange dauern, dann wird WhatsApp zu Facebook Messenger und das war's dann. Ganz einfach, ja. Remember my words. Heartbleed, ja. Jetzt müsste ich eigentlich eine halbe Stunde über Heartbleed reden, ja. Der größte Skandal, würde ich mal sagen, seit es das Internet gibt, zumindest was die Sicherheitssachen betrifft, ja, denn der Schaden, den kann man kaum absehen, ja, auch von der Diskussion her, was da jetzt für Schaden entsteht von Leuten, die sowieso immer darauf gewartet haben, freie Software hier schlecht zu machen, ja, kann ich nur sagen, tja, wäre die Software nicht frei gewesen, dann wäre der Fehler auch nie aufgetaucht, auch wenn es viel zu lange gedauert hat, auf jeden Fall, aber niemand weiß bei nicht offenen Programmen, wie viele Fehler schon seit Anbeginn existieren, ja. Man weiß es nicht. So sieht's aus. Die Fehler sind da und einige wissen um die Fehler und dann werden die Fehler auch ausgenutzt. Wie gesagt, 2 Jahre den Fehler beim Plugin für OpenSSL, das ist vollkommen indiskutabel, das ist nicht akzeptabel, da muss in Zukunft ein besseres Sicherheitskonzept her, definitiv, da brauchen wir gar nichts schön zu reden. Das ist ein unglaublicher Skandal, dass sowas passieren konnte. Jetzt gilt's hier den Schaden zu begrenzen und da sind auf jeden Fall die Nutzer gefragt. Die Benutzer sind ja immer gern dabei, alles auf die leichte Schulter zu nehmen. Nach und mir ist da ja nichts passiert und nach, man weiß ja gar nicht, wie schlimm das überhaupt war und so weiter. Genau, und deswegen, weil man es nicht weiß, muss man ganz dringend was machen, nämlich Passwörter ändern. Aber bitte erst die Passwörter ändern, wenn ihr auch eine Bestätigung bekommen habt, dass der Server gepatcht ist, beziehungsweise wenn jetzt eben die Firmen herausgeben, dass man bitte sein Passwort ändern soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer nämlich sein Passwort ändert, bevor der Server gepatcht ist, der ist genauso unsicher wie vorher auch. Und nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Ändert euer Passwort. Ich weiß, es ist total nervig, das Passwort zu ändern, ja, weil da braucht man immer wieder lange, bis man sich das richtig merken kann, ja, und hier so fließend dann eintippen kann. Aber macht es, ja, weil die Gefahr ist eben hier unabsehbar und das Schlimme daran ist, von den Banken werdet ihr wahrscheinlich keine Nachricht bekommen, ja. Dass man jetzt das Passwort ändern kann. Die Banken, die dürfen ja nicht zugeben, dass sie eine Sicherheitslücke hatten vorher. Ja. Und man weiß ja nicht genau jetzt, welche Bank denn schon gepatcht hat und welche nicht. Man muss also da genau aufpassen. Ich würde vorschlagen, wenn man bei den Banken zur Sicherheit jetzt keine Nachricht bekommt, ich gehe mal davon aus, dass sie das patchen werden. Wenn nicht, wäre das Fahrlässigkeit und das kann ziemlich teuer werden. Ich würde noch kurze Zeit warten, ja, vielleicht noch 1 oder 2 Wochen, oder vielleicht ausnahmsweise bei diesen eine Sache machen, jetzt das Passwort ändern und dann nochmal das Passwort ändern in 2 Wochen, ja. Um sicher zu gehen, dass dann auch die korrekte Version drauf ist, und dann eben ein neues Passwort einrichten. Es gibt zwar hier so Tests, Simulationen, ja, aber die sind nicht ganz so zuverlässig. Leider, da kann man sich also bei den Banken soll man auf keinen Fall darauf verlassen, dass dieser Test richtig funktioniert, weil ja auch andere Ports abgefragt werden und so weiter und so weiter. Also bitte da besonders vorsichtig sein. Und auch bei anderen Diensten, das bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen. So viele Dienste sind heute mit anderen Diensten vernetzt. Wenn ihr also zum Beispiel euer Twitter-Passwort nicht ändert, dann, Twitter hat übrigens, glaube ich, schon die Meldung rausgegeben. Also wenn ihr zum Beispiel euer Twitter-Passwort nicht ändert, dann kann man über Twitter auch an viele andere Dienste gehen, bei denen man sich mit Twitter authentifiziert. Das kann einen ganzen Rattenschwanz hinter sich herziehen, ja. Genauso wie Google. Das ist ungefähr das Wichtigste, was es so gibt an Passwörtern, ja. Wenn ihr, wer das Google-Passwort hat, hat euer Leben, ja. Und auch wenn es nicht ganz klar ist, inwiefern jetzt hier die Passwörter beziehungsweise die Daten so gefährdet sind durch diesen Bug, ja, sie sind hochgefährdet auf jeden Fall, das weiß man. Aber dennoch muss man da aufpassen, ja, und es unbedingt machen, auch wenn es noch so nervig ist. Daran denken bitte. Ja, dann noch zu guter Letzt, mache ich immer aber alles was Lustiges, ja, ich fand's erst lustig, dann fand ich's empörend, jetzt finde ich's eher lustig, wie die Presse da das wieder darstellt. Lustig. Also der der Sympathievorsprung, den der Herr Maas bekommen hat für den Umgang mit der Vorratsdatenspeicherung, die bekommt er jetzt wieder weggenommen mit dem Umgang zu Nacktbildern. Was er nämlich fordert, laut Presse wohlgemerkt, ist geradezu lachhaft. Ja, das Anfertigen von unbekleideten Personen, auch von Erwachsenen, ja, soll demnach bestraft werden. Ja. Also Vorsitz. Natürlich kam das in dem Pressetext falsch rüber und so heißt es, muss es natürlich heißen, dass es dass wenn diese Aufnahmen illegal angefertigt wurden, das heißt ohne Einverständnis der Person, dass es dann natürlich bestraft wird. Aber dieses Gesetz ist vollkommen sinnlos, denn dies ist heute schon verboten. Und zwar nicht nur für Nacktfotos, sondern auch für andere Fotos. Ja, ich darf zwar Panoramafreiheit und so, das ist klar, das ist gewährleistet, auch wenn da jemand im Bild ist, dann kann er nicht einfach so davon ausgehen, dass er dann wegretuschiert wird. Damit muss man sich abfinden, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt. Aber wenn ich jetzt gezielt eine Person fotografiere, ja, dann muss die das Einverständnis geben. Egal, ob die Person bekleidet ist oder nackt ist oder einen Handstand macht oder sich rumregelt, ja, oder sich besoffen vollkotzt, ja, ohne Erlaubnis geht da nichts. Ja? So sieht es aus. Und hier steht dann in der Tagesschau-Meldung, ja, auf einmal drin, dass eben die Nacktbilder, ja, dass generell die Herstellung und Weitergabe von Bildaufnahmen einer unbekleideten Person dann strafbar sind. Eine unbekleidete Person, naja. Gut, ich hoffe, das Bild meiner nackten Barbie-Puppe, die ich gefunden habe, übrigens lustig, ja, da geht man in den Hausgang rein und sieht da so eine nackte Barbie-Puppe im Hausgang liegen, ne? Da denkt man auch, Schluck, ja. Naja, auf jeden Fall, bitte, Heiko Maas, ja, bitte nicht mein Bild, mich mit bestrafen für das Bild, ja, das ist nur Barbie-Puppe, okay? Bitte, bitte, bitte. Unglaublich. Leute. Aber natürlich ist gemeint die unbefugte Herstellung von Nacktbildern. Aber was das natürlich jetzt wieder bedeutet, ja, da streiten sich auch wieder die Geister. Ja. Unbefugte Herstellung. Ja. Gut, wie bei den Goonies, ja. Ich weiß auch nicht, der Fluch des unbefugten Diebes, ja, naja, die Gehirnwindungen, die winden sich weiter und es wird immer weiter hier die Möglichkeiten eingeschränkt, ja, manche sehen auch schon die Pressefreiheit in Gefahr, ja. Ich denke, der Gesetzesentwurf, der wird sicherlich noch ein bisschen zurechtgestutzt werden. Wenn nicht, dann wird es das Bundesverfassungsgericht zurechtstutzen, denn es ist ja ganz klar, dass eine Nacktaufnahme von einer Person nicht strafbar sein kann, ja, wenn die Person damit einverstanden ist. So viel dürfte schon mal feststehen, und das kann auch kein Gesetzesentwurf bringen, denn das würde gegen das Grundgesetz verstoßen, meiner Meinung nach, und das würde auch vom Bundesverfassungsgericht dann schnell wieder kassiert werden. Gut. Dennoch habe ich mir es nicht nehmen lassen, deswegen mal wieder bei South Park was rauszusuchen, ja. Oder so löschst du das noch ab. Ja, heißt der Ausschnitt aus einer South Park Folge, ja. Ich sag's immer wieder, South Park ist unserer Zeit voraus, ja. Wahrscheinlich, weil alles, was bei uns passiert, vor ein paar Jahren schon in den USA passiert ist. Mit mehr oder minder skurrilen Folgen. Und South Park führt uns das dann vor Augen, ne. Beste Satire ever. Und, wer nämlich hier Lust mit Nacktbildern, ja, gemerkt von Erwachsenen, nicht befriedigen kann, ja, der wird dann wohl zu anderen Mitteln greifen müssen, wie beispielsweise Randy Marsh, ja, in der Folge, ne? Und da sage ich nur, ach, ja, und löscht du es das dann noch ab? Ja, ja, also ich würde ja gern beides sein. Dann würde ich ein Glas Rotwein nehmen, ja, und dann den Bratensaft so richtig. Naja, ihr werdet es schon sehen. Dann, ne? Die können das besser im Original. Okay, Leute, das war's wieder für heute von der Rios Wochensicht, ja. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, dann nur her damit. Unter Google Plus könnt ihr mich erreichen. Einfach oben Rios Wochensicht eingeben und dann findet ihr die entsprechende Seite. Oder ihr schreibt mir einen, ihr schickt mir einen Tweet. Auf Twitter bin ich @Rio. Ja, oder schreibt mir einfach eine Mail. Rio@thenetcasts.com. Rio@thenetcasts.com. Die ganzen Links und Informationen heute, wieder sehr wichtig natürlich, ja, findet ihr auf wochensicht.thenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!